1. ICH im Feind groß Freude darüber, dass der Herr Mainstim und mein Instandiges Flehen Wargenamen hat. 2. Da er mir sein Gehör geschenkt hat, bin ICH entschlossen, mich während meines gesamten Lebens in jeder Situation und in zu wenden. 3. Die Fesseln des Todes hatten mich bereits umschlungen, und die Schrecken des Totenreichs ergriffen mich, so dass ICH mich in tiefer Not und großem Kummer befand. 4. In dieser Verzweifelten Lage rief ICH den Namen des Herrn und bat in instandig darum, mein Leben zu retten und mich zu befreien. 5. Der Herr erweist sich als nadigen gerecht, wobei unser Gottstets von tiefem Mitgefühl und Barmherzigkeit geleitet wird. 6. Der Herr schützt diejenigen, die aufrichtig und arglos sind, selbst als ICH Volligent Kraftet war, kam er mir zu Hilf. 7. Carry none, mein Seel, zu deiner inneren Ruhe zurück, denn der Herr hat dir gegenüber gutig gehandelt und dich reich beschenkt. 8. Du hast mich tatsächlich vor dem Tod bewahrt, mein Organ von den Tränen befreit und verhindert, dass mein Fass zu voll kämen. 9. Daher wird ICH meinen Lebensweg in der Gegenwart des Herrn fortsetzen, solange ICH mich im Land der Lebenden befind. 10. ICH behalt mein Vertrauen bei, auch wenn ICH über mein schweres Lied sprech und eingestehen muss, dass ICH tief gebüht bin. 11. In meiner Bestürzung und Verzweiflung äußert ICH die Vorlage Behauptung, dass Allmenschen unzuverlässig seien und lügen werden. 12. Why can't ICH dem Herrn Gemmels all die Wohltaten vergelten, die mir in seiner Güte erwiesen hat? 13. ICH wird den Kelch des Heils erheben, mein Rettung zu feiern, und debi den Namen des Herrn feierlich anrufen. 14. Mein Versprechen, die ICH dem Herrn gegeben habe, wird ICH nun in Gegenwart seines gesamten Volks öffentlich erfüllen. 15. Es ist für den Herrn von großer Bedeutung und kostbar, wenn das Leben der endet, die ihm in Truhe ergeben sind. 16. Ach Herr, ICH bin dein Diener, alsohn deiner Magd gehor ICH dir, und du hast die Ketten meiner Gefangenschaft gelost. 17. ICH wird dir ein Dankopfer darbringen und debi den Namen des Herrn anrufen, mein Dankbarkeit öffentlich zu bekunden. 18. Mein gelobt wird ICH dem Herrn gegenüber einlösen, indem ICH dies vor den Augen der gesamten Versammelten gemin Tuesday 19. Dies soll in den Vorhofen des Tempels des Herrn geschehen, mitten in Jerusalem, preis den Herrn für sein Taten.